Aufgabe 1.4d. Sie hören drei Ansagen auf Anrufbeantwortern. Ansage 1. Guten Tag. Die Firma Clemens Wolgast & Co. ist wegen Betriebsferien geschlossen. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Adresse an. Wir rufen Sie dann am Montag, dem 8. August, wieder zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Ansage 2. Guten Tag. Hier ist die Firma Klaus Forsbach, Telefonnummer 3 95 50 27. Persönlich erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Sie können uns gerne eine Nachricht mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und gegebenenfalls Ihrer Kundennummer hinterlassen. Wir rufen Sie dann zurück. Bitte sprechen Sie nach dem folgenden Signalton. Ansage 3. Jochen Schmidt, guten Tag. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Bitte rufen Sie unsere Filiale in Hamburg unter 040 5 35 84 an oder versuchen Sie mich unter 040 69 40 56 zu erreichen. Danke.